Alle sollen gefälligst zum Bauwagen kommen. Wichtig. Okay, das war der Ricky. Und jetzt machen wir noch was so für ruhigere Stunden. Und das Stück heißt Gib mir deine Pfütze!